Kundgabe 3421. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.01.1945. Eingriff Gottes. Plan von Ewigkeit. Durch das Weltgeschehen soll der geistige Tiefstand behoben werden und die große Not soll zur Annäherung an Gott beitragen. Also hat das irdische Geschehen den Zweck, die Menschen ihrer eigentlichen Bestimmung zuzuführen, sie zu bilden für das eigentliche Leben dereinst im geistigen Reich. Es ist das gesamte Geschehen daher dem göttlichen Plan von Ewigkeit entsprechend, wenngleich niemals etwas Gottes Zustimmung finden wird, was menschlicher Wille verschuldet, weil es offensichtlich das Werk seines Gegners ist. Dennoch nimmt er auch dieses Wirken mit in seinen ewigen Heilsplan auf. Er lässt es geschehen, gewissermaßen als Auftakt aller Umwälzungen in der Endzeit. Es kann für die Menschen nur noch eine Besserung geben, so sie sich von Grund aus ändern, also einen höheren Reifezustand anstreben. Und wenn das Schicksal des Einzelnen oder das gesamte Geschehen in der Welt diesen höheren Reifegrad der Seele eingetragen hat, dann war es nicht ohne Erfolg, und es hat dann selbst der Gegner Gottes indirekt dazu beigetragen, dass Gott seine Schäflein zurückerhält, dass sie sich ihm anschließen und von ihm selbst betreut werden. Und es ist die Seele nicht mehr rettungslos verloren. Und so dienet alles im gesamten Universum und ist seinem ewigen Willen unterworfen. Also auch die Kräfte der Finsternis sind Gott untertan. Und folglich bestimmt Gott selbst den Verlauf alles dessen, was sich im Universum abspielt, ganz gleich, ob es guten oder bösen Willen zum Anlass hat. Gott ist gerecht. Er wird niemals einen schlechten Gedanken oder eine schlechte Tat belobigen. Doch zur Ausführung lässt er sie kommen, auf dass die Mitmenschen erkennen sollen, dass sie nicht Gott gewollt sind, dass sie die Auswirkung solcher Gedanken oder Taten spüren, um aus freiem Willen davon Abstand zu nehmen. Doch er wird die Menschen auf das Unrecht ständig aufmerksam machen, und besonders in der Weise, dass er die schlechten Pläne der Menschen nicht gelingen lässt. Und so lenket er auch nun wieder einen durch menschlichen Hass und Zerstörungswillen erkenntlichen Plan einem völlig anderen Ende zu, als die Menschen rechnen. Er zeigt aber vorher erst die Verworfenheit jener, auf das die Menschen sich besinnen, auf das sie sich zu wandeln bemühen, auf das der geistige Tiefstand behoben werde und die Menschen Gott näher kommen, der ihr einziges Ziel sein soll auf Erden. Denn wenngleich ihnen der freie Wille belassen bleibt, so greift doch Gott ein, wenn dieser freie Wille missbraucht wird und die Menschen dadurch geistig in Gefahr kommen. Und ein solcher Eingriff Gottes wird auch nun das Weltgeschehen in andere Bahnen lenken, weil der Wille der Menschen es zu einem Unrecht werden ließ, das ihre Verdorbenheit deutlich kennzeichnet. Doch die Not auf Erden wird nicht geringer werden, denn sie ist nötig, da sich die Menschen nicht wandeln und in Lagen gebracht werden müssen, wo sie die Verbindung suchen sollen und können mit Gott, auf dass ihre Seelen gerettet werden, aus größter geistiger Not. Denn es ist die Zeit des Endes, die noch genützet werden soll, ehe es zu spät ist. Amen.